Kapitel 08. Der Tag, an dem du lebendig wurdest. Eine für mein Leben grundlegende Bibelstelle ist 2. Korinther 5,17. Das ist nicht nur ein Vers, mit dem man ein gutes T-Shirt machen kann, es ist eine Aussage über unsere brandneue Realität und die Sichtweise, wie ich mein Leben sehe. Denn wenn jemand im Messias ist, ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, jetzt ist Neues entstanden, 2 Kor 5,17. In seinem Buch Sparkling Gems from the Greek, funkelnde Edelsteine aus dem Griechischen, erklärt Rick Renner, dass das Wort neu vom griechischen Wort kainos abgeleitet ist und etwas beschreibt, das brandneu ist oder erst kürzlich hergestellt wurde. Es beinhaltet auch die Vorstellung von etwas, das besser ist, wenn du wiedergeboren wirst, wirst du buchstäblich neugeboren. In Johannes 3,3 sagte Jesus zu Nikodemus, dass wir von oben geboren werden müssen. Wenn wir die Erlösung empfangen, werden wir nicht nur zu etwas Neuem, sondern zu etwas Himmlischem. Du bist aus Gott geboren. Du wirst nicht nur zu etwas, das es vorher noch nicht gegeben hat, sondern du wirst dem alten Du überlegen. Äußerlich wirst du vielleicht keinen Unterschied bemerken, aber du, das geistliche Wesen, bist dem, was du warst, bevor du Jesus aufgenommen hast, weit überlegen. Was ist passiert? Du bist lebendig geworden. Jesus sprach mit den Jüngern im Obergemach darüber, kurz bevor er sich im Garten Gethsemane den Behörden auslieferte. Noch kurze Zeit, und die Welt sieht mich nicht mehr. Ihr seht mich aber, denn ich lebe, und ihr werdet leben. An jenem Tag werdet ihr wissen, dass ich in meinem Vater bin und ihr in mir und ich in euch, Johannes 14, 19-20. Manchmal denke ich, dass wir vergessen, was die Jünger wirklich dachten, fühlten und verstanden, als sie mit Jesus zusammen waren. Vergiss nicht, dass es Leute waren, die damals noch nicht verstanden, was wir heute verstehen. Diese jungen Typen sitzen mit Jesus zusammen und er sieht sie an und sagt, in ein paar Tagen werdet ihr lebendig werden. Kannst du dir vorstellen, dass du mit deinen Freunden in einem Café sitzt und einer von ihnen dich ansieht und sagt, hey, ich habe gute Neuigkeiten. In ein paar Tagen wirst du leben. Du würdest ihn anstarren, als wäre er verrückt. Jesus sprach nicht zu körperlich toten Männern, sondern zu geistlich toten Männern, aber das haben sie nicht verstanden. Und dennoch verkündete ihnen Jesus eine unglaubliche Nachricht, ihr werdet lebendig werden, denn wir werden eins werden. Das sagt mir, dass geistlich lebendige Menschen anders sein sollten als geistlich tote Menschen. Ist das nicht auch bei körperlich toten und körperlich lebendigen Menschen so? Es gibt einen gewaltigen Unterschied. Nun, es gibt auch einen Unterschied zwischen geistlich lebendigen und geistlich toten Menschen, das Problem ist nur, dass wir ein solch enges Verständnis von der Sache haben. Den Leuten in der Kirchengemeinde wurde eine religiöse Gehirnwäsche verpasst, damit sie glauben, der einzige Unterschied zwischen geistlich lebendigen und geistlich toten Menschen bestehe darin, dass geistlich lebendige Menschen in den Himmel kommen und versuchen, ein besseres Leben zu führen, während sie auf der Erde sind. Menschen, die eins mit Gott und von ihm erfüllt sind, sollten doch ein verrückt anderes Leben führen als diejenigen, die von Gott getrennt und vom Teufel erfüllt sind. Mach dir klar, Jesus schaut auf geistlich tote Männer, die seit über 3 Jahren mit ihm unterwegs sind, und sagt ihnen, ihr werdet bald leben. Was bedeutet das also wirklich? Gut, dass du fragst. Jesus sollte sterben, und als Folge davon sollten du und ich eins mit ihm werden und ein übernatürliches Leben erfahren. Wir wurden doch durch die Taufe mit ihm zusammen begraben in den Tod, damit, wie der Messias von den Toten auferweckt wurde durch die Herrlichkeit des Vaters, so auch wir eine neue Art von Leben führen, Römer 6,4. Für mich ist dies einer der aussagekräftigsten Verse in der Bibel, wenn es um unsere neue Identität in Christus geht. Wir identifizieren uns nicht nur mit dem Tod Jesu, sondern auch mit seiner Auferstehung, doch warum sollten wir uns mit seiner Auferstehung identifizieren? Damit wir uns mit seinem Leben identifizieren können. Römer 6,4 sagt uns, dass das neue Leben, das Jesus lebt, auch das neue Leben ist, das wir leben sollen. Sieh dir die Ausdrücke zusammen und auch wir an. Du brauchst keinen Doktortitel in Griechisch, um zu verstehen, was diese Ausdrücke bedeuten. Zusammen und auch wir, bedeutet ganz einfach, auf dieselbe Weise, Genauso wie Christus ein neues Leben führt, sollten auch wir in einem neuen Leben wandeln. Wie sieht dieses Leben aus? Es ist ein sündloses und krankheitsfreies Leben, ein Leben, das für Gott lebendig und von seinem Leben erfüllt ist. Jesus wurde auferweckt und wir auch. Der einzige Unterschied ist, dass Jesus es weiß, aber wir es nur irgendwie wissen. Und wie sieht dieses neue Leben aus? Unser Leben auf der Erde soll so aussehen wie das Leben von Jesus im Himmel. Wie er ist, so sind auch wir in dieser Welt, 1 Johannes 4:17. Wenn Jesus nicht krank sein kann, können auch wir nicht krank sein. Das wissen wir, dass unser alter Mensch mit hingerichtet wurde am Kreuz, damit der Mensch der Sünde abgeschafft wird, so dass wir nicht mehr der Sünde als Sklaven dienen. Wer gestorben ist, ist nämlich freigesprochen von der Sünde. Wenn wir aber mit dem Messias gestorben sind, glauben wir, dass wir auch mit ihm leben werden, und wissen, dass der Messias als Auferstandener von den Toten nicht mehr stirbt. Kein Tod herrscht mehr über ihn. Wofür er also gestorben ist, für die Sünde ist er gestorben, ein für alle Mal, wofür er lebt für Gott. So auch ihr, haltet euch dafür, dass ihr einerseits für die Sünde tot seid und andererseits für Gott lebt im Messias Jesus, Römer 6:6-1. Der Apostel Paulus setzt seine Lehre in Römer 6 fort und lässt uns wissen, was durch die Erlösung wirklich geschehen ist. Beachte, dass es hier nicht um deinen Aufenthaltsort in der Ewigkeit geht, sondern um deine neue Verbindung. Als wir mit Christus gestorben sind, sind wir der Sünde gestorben, wir sind der Ursache des Problems gestorben. Erinnere dich auch daran, dass wir überall das Wort Sünde durch das Wort Krankheit ersetzen können. Wir sind der Sünde gestorben, wir sind der Krankheit gestorben. Wer gestorben ist, ist nämlich freigesprochen von der Sünde, Römer 6:7. Lies es so, wenn ein Mensch stirbt, ist er von der Macht der Krankheit befreit. Denk mal einen Moment da lieber nach. Ich bin frei von der Krankheit, ich bin tot für sie. Wie ist das möglich? Ich bin für Gott lebendig geworden. Lebendig werden bedeutet, durch die Errettung eine neue Verbindung zu bekommen. Ich war für Gott tot, jetzt bin ich für Gott lebendig. Was in ihm lebt, lebt jetzt in mir? Das Leben Gottes fließt jetzt in mir als geistlichem Wesen, als Kind Gottes, das auf göttliche Weise mit ihm verbunden ist. Lebendig werden bedeutet, ungehinderten Zugang zum Vater zu haben. Dieselbe Gemeinschaft, die Jesus jetzt mit dem Vater hat, ist auch der Zugang, den ich jetzt zu ihm habe. Lebendig werden bedeutet, von der Sünde befreit zu werden. Ich wurde aus der Sünde her ausgerissen und in die Gerechtigkeit eingepflanzt. Die Wurzel wurde abgeschnitten. Jetzt bin ich in eine neue Wurzel eingepfropft, eine Wurzel der Gerechtigkeit. Jesus ist der Weinstock, und ich bin eine Rebe. Was in ihm fließt, fließt jetzt auch in mir. Vor der Errettung war ich mit einer Wurzel der Sünde verbunden und der Tod floss in mir, jetzt bin ich mit der Gerechtigkeit verbunden und das Leben fließt in mir. Ihr seid gestorben, und euer Leben ist verborgen mit dem Messias in Gott, Kol 3:3. Den Tod, den Jesus starb, starben wir, das Leben, das er lebt, leben wir. Das müssen wir begreifen. Oft schauen wir auf andere Christen, um an ihnen zu sehen, wie unser neues Leben aussehen soll. Sicherlich sind wir dankbar für die vielen wunderbaren Beispiele aufrechter Menschen um uns herum, aber egal wie gut sie als Christen sind, sie sind nicht unser Maßstab und offenbaren ganz sicher nicht unsere Identität. Unser neues Leben ist in dem verherrlichten Christus verborgen. Schau ihn an und erkenne dich. Durch das Gesetz bin ich für das Gesetz gestorben, damit ich für Gott lebe. Mit dem Messias bin ich hingerichtet am Kreuz, und ich lebe nicht mehr, der Messias lebt in mir. Was ich jetzt lebe im menschlichen Körper, das lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich für mich ausgeliefert hat, Galater 2:19-20. Er hat uns mit auferweckt und mit eingesetzt in den himmlischen Welten im Messias Jesus, um in den kommenden Zeiten den übergroßen Reichtum seiner Gnade zu beweisen mit Freundlichkeit gegen uns im Messias Jesus, Epheser 2:4-6. Du musst dich in gewisser Weise als eine Person betrachten, die für die Dinge dieser Welt gestorben ist. Nochmals, du bist der Sünde und der Krankheit gestorben. Tote Menschen sündigen nicht, und Tote werden nicht krank, Du darfst dich nicht länger als lebendig für die Krankheit betrachten. Du musst anfangen, zur Krankheit zu sagen: Du bist für mich tot. Du darfst Krankheit nicht mehr als Möglichkeit für dich ansehen. Warum? Du bist abgekoppelt von ihr, und sie kann nicht mehr leben. Wofür Jesus tot ist, dafür bist du tot. Wofür Jesus lebendig ist, dafür bist du lebendig. Sprich es einfach mit mir aus: Ich werde nie wieder in meinem Leben krank sein, es ist unmöglich, dass ich krank bin. Du musst erkennen, dass der Tag, an dem du für Gott lebendig geworden bist, der Tag ist, an dem der Tod für dich gestorben ist. Wofür er also gestorben ist: Für die Sünde ist er gestorben, ein für allemal. Wofür er lebt für Gott. So auch ihr, haltet euch dafür, dass ihr einerseits für die Sünde tot seid und andererseits für Gott lebt im Messias Jesus, Römer 6, 10-11. Jesus hat dich tot für die Sünde gemacht, aber es ist wichtig, dass du dich selbst als tot für die Sünde ansiehst, deshalb sagt dir Paulus, dass du dich als tot für die Sünde betrachten sollst. Warum? Weil das, worüber du nachdenkst, auch deinen Glauben hat. Wenn du erleben willst, was die Erlösung dir geschenkt hat, musst du dein Selbstverständnis ändern, du musst dich als tot für Krankheit betrachten. Zu viele von uns schauen auf unseren Körper, dass er uns sagt, wer wir als Geist sind. Erinnere dich daran, dass wir uns nicht mehr nach dem Fleisch, sondern nach dem Geist betrachten sollen. Ich betrachte mich als einen Menschen in Christus. Wir müssen unsere Perspektive dessen, wer wir sind, ändern, damit wir verstehen, was wir haben, und darin wandeln können. Vergiss nicht, dass du die Gerechtigkeit Gottes in Christus bist, siehe 2 Kor 5, 21. Er hat dir nicht nur Gerechtigkeit gegeben, sondern dich gerecht gemacht. Diese Position und dieser Zustand, den du als gerechte Person hast, beruhen nicht auf dir, sondern auf dem, was du in ihm bist. Jesus ist vollkommen, und weil er dich mit sich selbst vereint hat, bist auch du vollkommen.